Der König ist tot. Ein Kriminalhörspiel von Mischa Mleinek. Noch etwas Rouge? Pünktlich. Da bin ich. Komm mal rein, Stanley. Danke. Geh doch schon ins Wohnzimmer. Ich komme sofort. Und wo ist das? Dein Wohnzimmer? Wo es war. Hier hat sich nichts verändert. Nichts? Setz dich doch. Kann ich dir etwas zu trinken holen? Nichts verändert? Du bist immer noch so schrecklich direkt wie früher, Stanley. Cognac, Whisky, Sherry? Danke, nein. Aber ich muss einen Sherry haben. Entschuldige bitte. Gut siehst du aus. So ausgeruht. Beinahe jünger als damals. Ich bin jetzt zufrieden mit mir. Ich hoffe, dass du es auch bist. Aber es sieht nicht so aus. Ich bin etwas erschrocken. Worüber? Und dieses leere Haus. Sylvia MacDonald, eine Lady von Hollywood, öffnet ihrem geschiedenen Gatten eigenhändig die Haustür. Einem ihrer geschiedenen Gatten. Du hast kein Personal. Ich habe Personal. 6 mit dem Gärtner. Ich habe sie nur fortgeschickt, weil sie dich nicht sehen sollen. Ich wusste nicht, dass ich so blamabel bin. Aber Stanley, bitte, das hat ganz andere Gründe. Du wirst mich später verstehen. Möchtest du bestimmt nichts trinken? Nein. Nun lass das drumherum reden. Was willst du von mir? Warum bist du zurückgekommen, Stanley? Das habe ich dir doch schon am Telefon gesagt. Ich will in Hollywood eine Praxis aufmachen. Warum gerade hier? Weil es für einen jungen Tierarzt kaum ein besseres Pflaster geben kann. Nirgendwo sonst auf der Welt behandeln so viele reiche, verrückte Leute, so viele arme, überfütterte Viecher so falsch wie hier. Und immerhin kenne ich hier ein paar Leute, seit ich die Ehre hatte, 3 Jahre lang dein Mann zu sein. Vielleicht kannst du ein Irrenhaus für Tiere einrichten. Jane Coopers neuer Leopard soll auch schon wieder einen Nervenknacks haben. Und Whisneys Pudel ist auch hysterisch, seit sie ihn rosa gefärbt hat. Du hast mich doch nicht hier bestellt, um mir das zu sagen. Na gut. Also, wie geht es dir? Du hast nicht viel Filme gehabt in letzter Zeit. Ach, du weißt ja, wie das ist. Wenn bei Warners wieder mal ein Revue-Film gut angekommen ist, reißen sie sich die Beine aus nach jeder kleinen Gans, die hüpfen kann. Aber ich kann warten, bis sie mich wieder brauchen. So. Die Shannon hat auch so gesessen wie ich. 2 Jahre. Und dann war sie wieder da. Mit einem einzigen Film. Ich kann warten. Das freut mich. Aber was willst du dann von mir? Weißt du noch, was du mir gesagt hast, als wir uns trennten? Ich habe ein gutes Gedächtnis. Du hast mir gesagt, du wärst mir dankbar für alles, was ich damals für dich getan habe und dafür, dass ich dir geholfen habe, dein Studium... Ich habe ein gutes Gedächtnis, du brauchst mich nicht zu erinnern. Du hast gesagt, wenn ich dich eines Tages brauchen sollte, würdest du für mich da sein. Das habe ich gesagt. Ja. Und jetzt brauche ich dich. Stanley, du weißt, wie man hier lebt. 1000 Leute, die sich Freunde nennen, aber keine, dem man wirklich vertrauen möchte. Stanley, dir habe ich immer vertraut. Du warst immer ein Mann, dem ich ohne Zögern... Also, was willst du? Trauermusik? Was ist los? Liest du keine Zeitung? Sprichst du mit niemandem in Hollywood? Du weißt, dass ich mich um den Rummel nie gekümmert habe. Der König ist tot. Der König? Wer ist das? So haben sie ihn alle genannt. James Jonas King. Heute Abend wird er beigesetzt. Und jetzt halten Sie schon die Trauerfeier? Die erste. Sie halten 2 oder 3, glaube ich. Die erste ist fürs Fernsehen, die zweite wird mit der Prominenz abgehalten und die Wochenschau die Filmrechte dafür. Die dritte gegen Abend ist öffentlich. Ist das nicht ein bisschen idiotisch? Und sowas wie du kehrt nach Hollywood zurück. Es wird die prächtigste Beerdigung, die Hollywood je erlebt hat. Der König ist tot und alle trauern um ihn. Und wie sie trauern, du solltest sie sehen. Er hat uns alle beherrscht. Alle, die mit dem Film was zu tun haben. Alle haben sie Angst vor ihm gehabt. Alle haben bloß auf diesen Augenblick gewartet. Kennst du das Schlüsselloch? Nein, ein Film? Kennst du Ganz unter uns? Na, das ist doch ein Magazin. Es sind beides Magazine. Magazine des Königs, die widerlichsten Magazine der Welt. Ja, ich lese sowas nicht. Aber Millionen lesen es. Du kannst da erfahren, warum May Walter mit ihrem Chauffeur geflirtet hat und woher der Brillant am kleinen Finger von Mitzi Sheffield stammt. Oder willst du wissen, während Clerk Fellows Seebungalow Donnerstag vorige Woche gegen 2 Uhr nachts zärtlich geseufzt hat? Das steht alles ausführlich im Schlüsselloch. Wer genügend Geld hat, bleibt eine Weile verschont, heißt es. Aber Angst haben sie alle. Sie könnten aufwachen und alles, was sie sich erarbeitet haben, ist hin. Ihr Ruf, ihre Beliebtheit, ihre Karriere, ihre Verträge und ihre Selbstachtung. Und dieser König war der Herausgeber der Magazine? Der Besitzer und Herausgeber. Der Schrecken der Stars und der Gott der Dienstmädchen. Er hatte über sie alle Material. Und man tat gut, nach seiner Pfeife zu tanzen, wenn man nicht wollte, dass es veröffentlicht wird. Oh, seine Gartenpartys waren berühmt. Keiner von den Prominenten hätte den Mut gehabt, wegzubleiben. Na, warum bleiben sie nicht wenigstens jetzt weg? Der König ist tot. Ja, der König ist tot. Seine Magazine bleiben. Gestern hat seine Tochter verkündet, sie würde das Erbe ihres Vaters weiterführen, getreu der hohen Verpflichtung, das Banner der Moral hochzuhalten und Hollywood, das Sündenbabel, sittenrein zu machen. Und so weiter. Und dieser Verlag, ein großer Betrieb? Ach, absolut nicht. Das Ganze läuft von der Villa des Königs aus. Seine Tochter ist verheiratet, sie und ihr Mann arbeiten mit, sonst gibt es nur ein Heer von bezahlten Zuträgern. So etwas lässt sich nur im Familienbetrieb durchführen. Je kleiner der Kreis, umso besser. Schließlich ist es ein gefährliches Gewerbe, ich hab's zu spüren bekommen. Was hast du damit zu tun? Ich will es dir sagen, Stanley. Du hattest schon recht. Es hat sich hier viel verändert. Ich habe wenig zu tun. Große Damen sind zurzeit wenig gefragt. Aber vorige Woche habe ich bei der Fox Probeaufnahmen gemacht für einen Film mit Harrison. Du kannst verstehen, was das im Augenblick bedeutet. Das Buch ist außerdem großartig. Na, ich wäre mit einem Schlag wieder da und ganz oben. Aber? Wenn nicht vorher ein Artikel im Schlüsselloch alles ruiniert. Ich weiß zuverlässig, dass der König Material über mich gesammelt hat. Es gab vor 6 Wochen noch eine Sache, in die ich durch Dummheit... Ich will das nicht wissen. Irgendetwas muss durchgesickert sein. Jedenfalls unter den Akten im Hause des Königs liegt eine mit der Aufschrift Sylvia MacDonald. Unter der Hand ist mir nahegelegt worden, das Material zu kaufen. Wie viel? Es spielt keine Rolle. Es würde doch kein Ende finden. Ich will nicht. Und was willst du? Dass du mir die Akte holst. Du bist verrückt. Heute Abend ist die Beerdigung. Alle werden auf dem Friedhof sein. Das Haus steht leer. Es liegt tief in einem Park. Niemand wird dich sehen. Es ist ganz ohne Risiko. Warum tust du es da nicht selbst? Weil ich zu dieser Zeit auf dem Friedhof sein werde, gramgebeugt wie alle anderen. Niemand wird auf den Gedanken kommen, es ginge von mir aus. Deshalb sollte dich hier auch niemand sehen. Das heißt, wenn die Sache schief geht, hast du nichts damit zu tun. Ich hingegen riskiere, dass ich ins Gefängnis komme. Dass man die Genehmigung, hier eine Praxis zu eröffnen, zurückzieht. Stanley, meinst du, du wirst verschont von unserer Scheidungsgeschichte zum Beispiel? Die kennt hier jeder, da habe ich gar nichts zu befürchten. Ja, wenn du meinst, dass alles so geschildert wird, wie es sich zugetragen hat, dann wart's mal ab. Und dafür gibt's Gerichte. Und doch bleibt immer was hängen, das weißt du besser als ich. Sag mir mal ein paar Einzelheiten. Wo liegt das Haus? Hier ist ein altes Magazin mit einer Bilderserie über das Haus. Damals lief eine Reportage über die Inneneinrichtung der Hollywood-Prominenz. Hier siehst du das Haus. Es liegt ganz weit draußen am Westpico Boulevard. Es führt ein zweiter Weg durch den Park zu den Garagen. Und hier Gib siehst du... Gib mir mal ein Blatt Papier. Schreib hier drauf. Im Erdgeschoss liegen die Repräsentationsräume. Du musst versuchen, durch eines der Fenster an der Terrasse zu steigen. Dieses am besten. Merk dir den Grundriss dieses Zimmers. Zeig mal. Die Tür hinten führt zur Treppe. Absätze zu je 8 Stufen. Du kannst es auf den Fotos zählen. Im ersten Stock liegen die Arbeitsräume. Du musst dich links halten. Das eigentliche Zimmer des Königs ist nicht abgebildet, aber im Text steht, es stehe ein schwerer Büroschrank darin. Du wirst herausfinden müssen, wo das ist. In dem Schrank liegt wahrscheinlich das Material. Wenn du meine Akte hast, ruf mich unterwegs von einer Telefonzelle an. Ich werde warten. Im Haus kann höchstens der Gärtner sein. Gegen 8 oder 8:30 ist die Beerdigung vorüber. Da musst du längst fort sein. Hast du alles behalten? Ich hoffe. Im ersten Stock, es sind 2 Treppenabsätze zu je 8 Stufen. Sechs. Sieben. Acht. So. Links halten. Tür. Diese verdammte Lampe. Steht hier ein Schrank. Jetzt fangen wir drüben an. Ja, ist ja Zeit genug. Sogar ein Schlüssel steckt. Sagst du? Aber das wäre doch schon ihre 4. Ich weiß nicht, ob sie sich das leisten kann. Und vorige Woche ihr Interview im Silverscreen. Hast du die Albernheiten gelesen? Wirklich, du, wenn... Habt ihr einen neuen Hund? Wie, das hörst du? Nein, das ist nicht hier. Drüben im Park. Der Spaniel vom König spielt wieder verrückt. Aber was hat denn nun William gemacht, als man ihm das gesagt hat? Erstmal den Telefon geschlagen. Dann ist er direkt zum Löwen gestürmt. Er besteht auf Francis. Mein Gott, der war doch schon das letzte Mal so schwach. Die kommt doch aber nun als Partnerin zu Francis überhaupt nicht in Frage. Haben denn diese Leute keine Augen? Der Verleih soll sie auch wollen. Kunststück, wo doch dieser alte Hahn... Wenn sie die Rolle nicht kriegt, will sie sich dem Löwen selber vor den Wagen schmeißen. Weil der die besten Bremsen hat. Wer nimmt denn das noch ernst bei ihr? Frag ich mich auch, aber du siehst, damit kommt sie immer wieder durch. Die Dummen werden nicht alle. Man sollte meinen, da kriegt kein Hahn danach. Falsch bei denen doch. Wir verstehen es nur nicht, weißt du, Deiner. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Die und mir nimmt eben so etwas niemand ab. Wir müssen uns mal zusammensetzen und dann ganz... Deiner... Ja? Ich dachte, du hörst nicht. Sehen wir uns mal morgen zum Tee. Nein, morgen wird's kaum gehen. Da will Dick fortfahren. Oh, schade, morgen würde es mir so gut passen. Ich bin nämlich sowieso draußen. Ich sehe Patrick. Soll ich ihn grüßen? Er macht dich so gut leid. Susan. Ja, wirklich. Jedes Mal, wenn ich ihn treffe, sagt er zu mir... Susan, ich muss auflegen. Ja, mein Mann muss jeden Augenblick zurückkommen. Na und, mit wem sprichst du denn? Wer ist denn bei dir? Kenne ich ihn? Nein, Susan. Es ist... Ich glaube, es ist jemand im Haus. Ein Fremder. Ich rufe dich gleich wieder an. Wenn nicht, dann... Ja, ich verstehe schon. Hände hoch! Ich tue Ihnen nichts. Bitte haben Sie keine Angst. Ich tue Ihnen nichts. Das wird Ihrer Gesundheit sehr dienlich sein. Ich kann nämlich gut schießen. Gehen Sie ein paar Schritte zurück. Sie ruinieren mir den Teppich. Woher sind Sie denn so nass? Ich hatte die Ehre, Ihr Schwimmbad im Garten kennenzulernen. Was haben Sie drüben im Haus des Königs gemacht? Ich war nicht im Haus des Königs. Lügen Sie doch nicht. Ich kenne diese schwarzen Aktendeckel da. Da. Was Sie da in der Hand halten. Mein Mann ist der Sekretär des Königs. Gewesen. Ja, gewesen. Mrs. Henderson! Hallo! Mrs. Henderson! Haben Sie ihn aus dem Zimmer des Königs gestohlen? Ich sagte Ihnen doch. Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Ja? Was ist denn los? Haben Sie jemand gesehen, Mrs. Henderson? Einen fremden Kerl? Haben Sie ihn gestohlen? Zum Teufel, ja. Lassen Sie mich verhaften. Nein, ich habe niemanden gesehen. Vielleicht hat er sich hier auf dem Grundstück verkrochen. Der Hund ist wie verrückt. Bestimmt ist hier niemand. Ich habe die ganze Zeit am offenen Fenster gesessen. Na dann, entschuldigen Sie schon bitte. Guten Abend. Warum haben Sie das gesagt? Gehen Sie ins Badezimmer. Ziehen Sie die nassen Sachen aus. Ich bringe Ihnen etwas von meinem Mann. Gehen Sie. Machen Sie schon. Nein, halt! Zerschlagen Sie erst die Blumenvase da auf dem Tisch. Ich muss meinem Mann die nassen Flecke erklären können, wenn er kommt. Na, machen Sie schon. So. Und jetzt verschwinden Sie. Dort geht's lang. Aber das ist doch alles unsinnig. Wollen Sie mit nassen Kleidern in die Stadt? Na schön. Susan Holloway? Ich bin's nochmal. Nur damit du dir keine Gedanken machst. Ich war hysterisch vorhin. Es war natürlich niemand im Haus. Der Wind hatte nur eine Tür zugeworfen. Wir werden uns morgen noch mal sprechen, wenn wir uns sehen, ja? Gut. Ich habe jetzt noch keine Zeit. Mike ist gerade gekommen. Bis morgen. Bis morgen. Ich lege Ihnen die Sachen hier neben die Tür. Wird Ihr Mann Sie nicht vermissen? Ich habe die Ältesten rausgesucht. Er trägt sie kaum noch. Weshalb tun Sie das für mich? Für Sie? Ich würde es für jeden tun, der dasselbe getan hätte. Haben Sie die anderen Akten vernichtet? Keine. Ich habe nur die eine nehmen können. Sie sind ein Egoist. Oder ein Feigling. Sie hatten einmal im Leben Gelegenheit, ein gutes Werk zu tun. Ich bin überrascht worden. Ein alter Mann kam plötzlich ins Zimmer. Ein alter Mann? Ich wüsste gar nicht, wer das... Hat er Sie erkennen können? Es war dunkel im Zimmer. Außerdem, mich kennt hier niemand in Hollywood. Ich kenne Sie. Sie sind der geschiedene Mann von Sylvia McDonald. Zuerst war ich nicht sicher, wo ich Sie hintun sollte. Geben Sie die nassen Sachen raus, ich will sie wegtun. Ihr Mann ist der Sekretär des Königs und Sie helfen mir? Was drüben im Haus geschieht, ist ein schmutziges Gewerbe. Ein sehr schmutziges. Aber Sie leben doch davon. Danke, dass Sie es mir sagen. Sonst wäre es mir nie bewusst geworden. Ja, dieses Haus ist vom Gelde des Königs gebaut. Dieses Grundstück ist von seinem Park abgeteilt. Was ich anhabe, ist von dem Gelde gekauft, das mein Mann drüben verdient. Aber nicht genug, dass ich es mir dreimal täglich selbst sage. Sie müssen es mir auch noch sagen. Danke. Verzeihen Sie bitte, Mrs. Henderson. Ich habe Sie darauf losgeredet. So, ich bin fertig. Schade. Wie bitte? Schade, dass Sie fort müssen. Seit Sie da sind, habe ich mich zum ersten Mal wieder gut gefühlt. Und zu etwas Nütze. Sie haben einem Einbrecher geholfen. Es war der anständigste Einbruch der Welt. Sehen wir uns wieder? Wir müssen uns wiedersehen. Wegen der Sachen, meine ich. Ich werde Sie durch den Garten hinauslassen. Kommen Sie. Danke. Übrigens, ich heiße Gordon. Stanley Gordon. Ich weiß, Mr. Gordon. Gute Nacht. Gute Nacht, Mrs. Henderson. Hallo, Stanley. Hallo, Lefty. Hab dich gar nicht erkannt im Dunkeln. Ja, hör mal, ich warte schon eine Stunde auf dich. Dachte mir, du würdest bald nach Hause kommen. Oh, neue Jacke, hä? Na, ganz altes Ding, lange nicht angehabt. Du, hör mal, kommst du ein bisschen mit, wa? Sammy's Taverne oder woanders hin? Ich meine, ich habe nämlich kein Geld. Tut mir leid, Lefty, ich bin hundemüde. Schrecklich viel Lauferei heute. Ich leg mich gleich hin. Da kannst du mir wenigstens was borgen? $10, hä? Genügen 5 nicht auch? Du wirst sie ja doch sowieso gleich wieder zu Whisky machen. Ja, genügend tun sie nicht. Aber lieber 5 als gar nichts, weißt du? Du kannst dir die 5 verdienen. Ja. Was ist es denn? Meine geschiedene Frau braucht ein paar Schriftstücke von mir. Ich möchte nicht gern hingehen. Na, kannst du sie hier nicht hinbringen? Na klar, kann ich. Aber sofort, ohne Umwege. Silvia wartet drauf. Die Kneipen kannst du ja hinterher abklappen. Du kannst sie auf mich verlassen. Ja. Ich fahre sofort zum Sunset. Fein, hier sind die 5. Und hier sind die Papiere. Ja, die sind ja ganz nass. Na, mir ist eine Flasche Soda drüber gekippt. Ich kann mich darauf verlassen, dass du direkt hingehst. Aber okay, Junge. Und du, schönen Dank für die 5. Ja, schon gut. Nacht, Lefty. Nacht, Stanley. Hallo. Stanley, hier ist Silvia. Und? Eben und. Was ist mit dir los? Und geschlafen. Wie ist es ausgegangen? Was ist mit den Papieren? Ich sitze hier wie auf Kohlen. Papiere? Hast du sie denn nicht? Wie soll ich sie haben, wenn du dich nicht meldest? Wie spät ist es jetzt? 2 Uhr morgens. Nun sag doch schon, was los ist. Ich habe Lefty zu dir geschickt, gestern Abend um 9. Lefty Morgan war nicht bei dir? Kein Mensch ist hier gewesen. Warum bist du nicht selbst gekommen? Wenn er nun gesehen hat, was es war und damit durchgebrannt ist. Ach, das macht Lefty nicht. Höchstens, dass er irgendwo in der Kneipe hängen geblieben ist. Warte 10 Minuten, ich komme mit dem Wagen rum. Ich werde im Garten stehen. Stanley? Ja. Wo bist du? Hier am Haus. Komm her. Stanley, was ist? Bin gefallen. Hier liegt was im Weg. Was ist da? Geh ins Haus, Silvia. Lass die Tür offen, ich komme halt. Geh ins Haus, sofort. Ich denke nicht daran, Stanley. Ich muss mit dir reden. Lefty liegt hier. Tot. Und die Papiere? Sind weg. Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Wir müssen die Polizei anrufen. Später, wenn ich weg bin. Und was ist mit ihm passiert? Erstochen. Hier im Garten? Sah so aus. Sie müssen ihn hier erwartet haben. Aber warum? Es passt einfach nicht zu den Leuten des Königs. Stanley, was ist im Hause geschehen? Man hat mich überrascht. Ein alter Mann kam ins Zimmer. Aber er kann mich kaum erkannt haben. Dann verstehe ich das alles nicht. Na, ich schon. Ich habe einen Fehler gemacht. Meine Schuld, dass Lefty da draußen liegt. Ich hätte alle Akten stehlen müssen. Was gehen uns die Akten der anderen an? Ach, verstehst du denn gar nichts? Sie haben den Diebstahl sofort entdeckt, aber es fehlte nur eine Akte, deine Akte, Sylvia. Das hat ihnen den Weg hierher gewiesen. Es war zu erwarten, dass alles in deinem Interesse geschah, dass man dir die Akte bringen würde. Also brauchten sie nur hier zu warten. Es war mein Glück, dass ich Lefty geschickt habe. Mein Glück und sein Unglück. Aber etwas stimmt daran nicht. Es brauchte doch kein Mord zu sein. Es hätte doch genügt, wenn sie Lefty eins über den Schädel gegeben hätten, dass er für eine Weile K.O. ging. Warum ist ihnen die Sache einen Mord wert? Was soll ich nur der Polizei sagen? Nichts, nichts, gar nichts kannst du dir sagen. Nichts, dass du einen fremden Mann tot in deinem Garten gefunden hast. Du darfst mich, die Akte, den Einbruch und auf gar keinen Fall erwähnen. Denn wenn sie mich mit hineinziehen... Sylvia! Psst, das Personal, was hast du... Die Zeitung, was hat das zu bedeuten? Was denn? Das Abendblatt von heute. Ich wollte lesen, was sie schon über die Beerdigung geschrieben haben. Aber das Bild hier, der Mann, wer ist das? Na, du siehst doch den Trauerrand. Das ist der König. Starr mich doch nicht so an. Sylvia. Der König lebt. Ach, was redest du für einen Unsinn? Der König ist tot, das weiß ganz Hollywood. Er lebt, der Mann hier auf dem Bild. Das war der Mann, dem ich in der Villa des Königs begegnet bin. Ach, Stanley, so etwas gibt es nicht. Vielleicht hast du ein Porträt gesehen und in deiner Nervosität... Ach, Gemälderuf, nicht halt stehen bleiben. Sylvia, ich weiß jetzt, warum Lefty ermordet wurde. Ja, weil sie die Akten haben wollten. Nein, weil sie dachten, der Mann, der dir die Akte bringt, wäre derselbe gewesen, der sie im Haus gestohlen hatte. Und der sollte sterben, weil er den König gesehen hat. Lefty wurde ermordet, damit ich nicht reden kann. Aber du kannst noch reden. Ich werde mich hüten, es zu tun. Du musst dir darüber im Klaren sein, dass wir den Mund halten müssen, wenn wir leben wollen. Was wir beide wissen, ist lebensgefährlich. Und wir sind die Einzigen. Stanley, ich kann es nicht glauben. Soll ich dir schwören, dass ich den König gesehen habe? Lebend! Aber gibt es so etwas denn? Kann man denn eine ganze Stadt, einen ganzen Kontinent zum Narren halten? Wie lässt sich so ein Betrug durchführen, aufrechterhalten? Alle Zeitungen, alle Radiostationen trompeten es hinaus, dass der König tot ist. Und du allein behauptest... Nein, so etwas gibt es nicht. Ich kenne Hollywood und euren Klatsch zu wenig, aber du hörst so viel. Gibt es irgendeinen Grund, hörst du, irgendeinen Grund, der den König hätte bewegen können, offiziell zu sterben? Oh, Stanley, jetzt redest du aber mehr unnützes Zeug, als für den Augenblick gut ist. Weißt du, wie viele Männer verschwinden und sich für tot erklären lassen, weil ihnen ihre Frauen zum Hals heraushängen? Oder hast du mal von Leuten gehört, die ihre Jacke mit den Papieren an den Fluss legen und davongehen, damit ihre Gläubiger meinen, sie hätten Selbstmord gemacht? Sylvia, ich will wissen, ob es so etwas wie eine Gefahr für den König gab. Hätte es eine Gefahr geben können, wenn er weitergelebt hätte? Stanley, da war etwas. Ja? Ein Prozess. Wer hat mir nur davon erzählt? Es hieß, der öffentliche Ankläger von Los Angeles sammle seit Monaten Material gegen den König. Man wollte ihm wegen Erpressung an den Kragen, aber es war ihm nichts nachzuweisen. Niemand war bereit auszusagen. Ja, und dann hieß es, man wolle auf anderem Wege dazu kommen, seine Magazine endlich klein zu kriegen. Könntest du Näheres darüber erfahren? Ich weiß nicht, vielleicht. Außerdem, da ist noch etwas. Es hat ein paar Anschläge auf den König gegeben. Einmal hat man nachts auf ihn geschossen, aus dem Park. Aber es ist ihm nichts passiert. Solchen Leuten passiert nie etwas. Das ist gut. Sterbe ich freiwillig, kann mich niemand ermorden. Stelle ich mich der himmlischen Gerichtsbarkeit, entgehe ich der irdischen. Praktisch. Unglaublich praktisch. Ja, Sylvia, ich rufe dich morgen Vormittag an. Versuch inzwischen herauszubekommen, welches Institut die Beerdigungsfeierlichkeiten übernommen hat. Was hast du vor? Ich werde den König zum Leben erwecken. Ach, niemand wird dir glauben. Die Polizei wird dir ins Gesicht lachen, wenn du behauptest, ein Mann, der gestern beerdigt wurde, lebt. Lass die Finger davon. Und das hätte ich früher tun müssen, als du verlangtest, dass ich dort einbreche. Aber jetzt, mit diesem Mord an Lefty, war ich gemeint. Ja, aber du rennst gegen ganz Hollywood an. Er wird sich die Leute gekauft haben, die er brauchte. Ich werde mir auch einige kaufen. Ja, ich muss jetzt gehen. Du weißt, was du der Polizei sagen wirst? Sei ganz beruhigt. Gute Nacht. Nacht, Sylvia. Noch etwas? Nein. Ich dachte nur, du würdest vielleicht das sagen wollen. Was sollte ich sagen? Man weiß nicht. Vielleicht... Danke. Da draußen liegt einer, der nur deinetwegen gestorben ist. Polizei? Sylvia MacDonald. Mord. Kommen Sie sofort. Auf meinem Grundstück liegt ein toter Mann. Mit wem spreche ich? Mit Sylvia MacDonald? Ja, Sylvia MacDonald persönlich. Wir kommen. Ein Stein vom Herzen gefallen, als sie anriefen und ich ihre Stimme hörte, Mr. Gordon. Der Tote im Garten von Sylvia MacDonald. Ich dachte zuerst... Woher wussten Sie das schon? Aus dem Radio. Heute Morgen den Stadtnachrichten. Ich dachte sofort an Sie. Das Schlimme ist nur, es war auch für mich gedacht. Mrs. Henderson, wir haben nicht viel Zeit. Ich wollte es jetzt nicht riskieren, zu Ihnen hinauszufahren, deshalb bat ich Sie hier ins Lokal. Ich habe Ihnen die Kleidungsstücke mitgebracht. Das war doch nicht so eilig. Nein, nein, ich möchte auch was von Ihnen. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich weiß nun, was ich gestern bei Ihnen noch nicht wusste. Mrs. Henderson, der König lebt. Was? Doch, der Mann, der mich gestern im Haus überraschte, er war es. Das ist doch... Warum reden Sie nicht zu Ende? Ich weiß nicht. Ich wollte unmöglich sagen. Aber unmöglich ist es nicht. Kennen Sie dieses Gefühl? Sie sitzen seit Stunden über einem Kreuzworträtsel und kommen nicht weiter. Es geht einfach nicht. Nichts ergibt einen Sinn, weil Sie irgendwo einen Fehler gemacht haben. Nichts passt zueinander. Und dann blickt Ihnen jemand über die Schulter und tippt auf das falsche Wort. Und im Augenblick wissen Sie, nun passt wieder alles. Sie haben die anderen Lösungen noch nicht, aber Sie wissen ganz genau, Sie werden sich einfügen. Alles wird aufgehen. Und ich habe Ihnen so ein falsches Wort gezeigt. Sie haben gesagt, der König lebt. Ich wollte unmöglich sagen, aber ehe ich es ausgesprochen hatte, wusste ich, jetzt erst gibt es einen Sinn. Was? Alles. Alles, was in den letzten Wochen geschehen ist. Dick, ich meine, mein Mann redet mit mir kaum über das, was im Haus des Königs geschieht, aber... Er ist so leicht zu durchschauen. Irgendetwas ist drüben seit langem vorgegangen. Irgendetwas ist vorbereitet worden. Wollen Sie mir helfen? Selbstverständlich. Es könnte Ihrem Mann schaden. Auch dann. Gut, ich brauche Beweise. Ich will wissen, wer dem König geholfen hat, seinen Tod zu inszenieren. Und warum? Erst einmal, wer sind die Vertrauten des Königs? Dieses Theater mit seiner eigenen Beerdigung, das konnte er nicht ohne Helfer aufziehen. Wen könnte er eingeweiht haben? Dafür kommen nur drei Menschen in Betracht. Seine Tochter Pamela... Was ist das für eine Frau? Ich kann sie nicht ausstehen. Nicht sehr hübsch, aber intelligent. Diese kalte Intelligenz, wissen Sie? Kein Gefühl, keine Weiblichkeit. Diese widerwärtige, maskuline Tüchtigkeit. Sie redigiert die Magazine. Vielleicht hat sie mit darüber entschieden, wer in Hollywood fertig gemacht werden sollte. Und Ihr Mann? Oliver Barley. Er schreibt die meisten Artikel nach dem gelieferten Material. Er war ein drittklassiger Journalist, ehe er Pamela heiratete und Prinzgemahl wurde. Er ist unbedeutend und ordnet sich jedem unter, der lauter redet als er. Und wer ist der Dritte? Mein Mann. Oh. Er nennt sich Sekretär, aber ich weiß, dass er mit der Korrespondenz und solchen Sachen wenig zu tun hat. Er ist der Laufbursche des Königs, sein Assistent, sein Strohmann, sein Beauftragter bei Verhandlungen. Er hat, glaube ich, sehr viele Vollmachten. Sie scheinen ihn nicht gerade zu lieben. Lieben? Kann man doch nur einen Menschen, den man auch achtet, nicht wahr? Ich war eine dumme Gans, als ich ihn heiratete. Lassen wir das. Wissen Sie, welcher Arzt den König behandelt hat? Dr. Martens. Sein Modearzt drüben in Culver City. Aber tüchtig soll er sein. Alle Stars rennen zu ihm, wenn sie Wehwehchen haben. Dr. Martens hat also auch den Totenschein ausgestellt? Nein. Das war ein Dr. Wistem, eine ziemlich verkrachte Existenz. Dr. Martens war gerade verreist. Ich glaube, er ist es noch. Komisch, nicht wahr? Es gibt noch mehr Komisches. Ich komme selten ins Haus des Königs. Pamela Barley mag mich nicht und es beruht auf Gegenseitigkeit. Aber als ich vor 2 Wochen das letzte Mal mit Dick drüben war, fiel mir auf, dass Gemälde in den Zimmern fehlten. Und einige Antiquitäten. Nicht viele, aber es waren seltsamerweise die Stücke, die der König am liebsten hatte. Verkaufen würde sie nie. Aber mitnehmen, wenn er gedächte, fortzuziehen. Und dann? Vor einem Vierteljahr war der König verreist. Angelurlaub hieß es überall. Aber ich weiß, dass er in New Mexico war und seinen Flugschein gemacht hat. Ein 72-jähriger Mann. Wenn er wollte, könnte er jeden Tag einen ganzen Clipper mit den besten Piloten mieten. Sie meinen, dass der König... Ich meine, dass es seltsam ist. Nichts weiter. Außerdem ist mein Mann ungewöhnlich oft für den König verreist. Früher hat er mir immer gesagt, wohin er fuhr. Diesmal schickt er keine Karten von unterwegs und erzählt hinterher, er wäre in New York gewesen. Aber er war nicht da. Er war auf den Bahamas. Sind Sie sicher? Ja, er hat sich unterwegs eine Flasche seines Rasierwassers gekauft. Und auf dem Boden der Flasche war das Etikett einer Parfümerie in Nassau auf den Bahamas. Und in einer Jacketttasche hatte er die zerknitterte Rechnung einer Wäscherei in Nassau. Kann die nicht von einer früheren Reise stammen? Nein, sie trug einen Datumsstempel. Außerdem, Dicks Anzüge werden regelmäßig chemisch gereinigt. Das hätte die Rechnung nie überstanden. Ihr Mann scheint der Mithelfer bei sehr sonderbaren Aktionen des Königs zu sein. Das ist er seit Jahren. Seit er Mitarbeiter dieses Mannes geworden ist. Mr. Gordon, ich habe Ihnen alles gesagt, was mir im Augenblick einfällt. Was werden Sie nun tun? Ich werde ein paar Leute besuchen. Dr. Wiston? Ja? Was kann ich für Sie tun? Man hat mir gesagt, ich könnte von Ihnen etwas Inventar kaufen. Ich bin Arzt und will in Hollywood eine Praxis eröffnen. Wer hat sowas gesagt? Das ist ein Irrtum. Ich denke nicht daran, meine Praxis aufzugeben. Nein? Nein, da muss es sich tatsächlich um eine Verwechslung handeln. Oder gibt es hier in der Gegend noch einen Arzt mit Ihrem Namen? Nicht, dass ich wüsste. Seltsam. Mir hat man gesagt, hier in der Straße wohne ein Dr. Wisdom, der vor 3 Tagen alle seine Schulden bezahlt und seine Wohnung gekündigt hat und wahrscheinlich demnächst mit etwas schönem Geld aus Hollywood verschwinden würde. Das sind Sie also wirklich nicht, ne? Kein Wort davon ist wahr. Aber weshalb sollte ich... Verschwinden? Eben. Für einen ehrenwerten alten Arzt wie Sie gibt es doch gar keinen Grund. Gar keinen Grund, so viele vernagelte Kisten zum Spediteur zu schicken. Wollen Sie mir sagen, was Ihre Schnüffeleien zu bedeuten haben? Sind Sie von der Polizei? Nein. Erwarten Sie die Polizei? Na, was wollen Sie dann eigentlich von mir? Wissen, wie viel Ihnen der König für den falschen Totenschein gezahlt hat. Wenn Sie in Ihrer Zeitschrift über die Beerdigung des Königs, ich meine des Mr. James Jonas King, schreiben, vielleicht lässt sich der Name unseres Instituts zwanglos erwähnen. Wir sind das traditionsreichste Haus am Platze. Wir haben schon die geschätzten Überreste ganz anderer Größen betreut. Sie alle haben mit unserer Hilfe einen wahrhaft würdigen Abgang von dieser Welt gefunden. Ah, ja, und was Mr. King betrifft, den König, ja? Sie wissen ja, wie das Publikum ist, das vielleicht ja alles immer ganz genau wissen. War der König, war er eine, wie man so sagt, imposante Leiche? Also unter uns, Mr., ich würde das weglassen. Mr. King war schon im Leben nicht gerade berückend schön, wie Sie wissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich im Sarg besonders attraktiv gemacht hat. Vorstellen? Sie haben den toten Mr. King nicht gesehen? Nein, nein, nein. Es war der ausdrückliche Wunsch von Mrs. Marley, der Tochter, dass unser Institut lediglich den Sarg lieferte und die Feierlichkeiten arrangierte. Alles Weitere wurde von anderer Seite aus erledigt. Ist das so üblich bei Ihnen? Also nicht ganz, nicht ganz, nein, nein. Immerhin, es handelte sich um Mr. King. Der Sarg, ich erinnere mich, eine sehr kostbare Arbeit in Bronze, wurde in die Villa geliefert und am Tage der Beerdigung vom Prunkwagen unseres Instituts wieder abgeholt. Und da war er bereits verschlossen, ja? Ja, gewiss, gewiss. Er war schon zugeschraubt. Wir brachten ihn auf den Friedhof und später wieder zurück. Augenblick mal. Sie brachten ihn zurück? Vom Friedhof zurück? Ja, auf dem Friedhof haben doch nur die Feierlichkeiten stattgefunden. Aha, ja, unsere Firma besitzt dort einen großen Saal für Gäste. Einen sehr feierlichen Saal. Indirekte Beleuchtung, ausgezeichnete Lautsprecheranlage. Wir halten es nicht für gut, wenn der Pfarrer so laut reden muss. Aber Mr. King ist dort nicht beigesetzt worden. Nein, aber beigesetzt wurde er auf seinem Grundstück. Er hat sich dort vor einem halben Jahr eine sehr schöne Familiengruft bauen lassen. Sehr schön, wahrhaftig. Ganz abgeschieden im Park. Nur Trauerweiden und Zypressen. Drumherum. Unsere Firma hätte es kaum schöner anlegen können. Ist Ihnen das nicht seltsam vorgekommen? Offizielle Feier auf dem Friedhof und dann die Beisetzung im Park? Ja, aber wieso? Das geschieht in Hollywood doch sehr oft. Sehen Sie, für die meisten unserer Klienten ist das der letzte Anlass für Publicity. Man möchte viele Trauergäste haben. Deshalb stellen wir unsere Räume zur Verfügung. Aber denken Sie sich, wenn diese Menschenmassen alle durch den Park des Königs geströmt wären, diese Unruhe, diese Umstände. Ach, ja, gewiss, gewiss. Ja, schönen Dank, dass Sie so viel Zeit für mich hatten. Sie haben mir sehr geholfen. Nein, Mister, als er abgekratzt ist, war er schon 14 Tage da weg. Einfach gekündigt. Mir nichts, dir nichts. Dabei war ich 3 Jahre beim Hausmädchen. Wenn man sich wissen hätte, was zu Schulen kommen lassen, nicht wahr? Oh nein, Sally, das andere Mädchen haben sie auch gefeuert. Und den Gärtner auch. Als ob sie plötzlich unter sich sein wollten und sich von uns ingeniert fühlen. Nein, Mr. Gordon, es ist so, wie ich Ihnen beim ersten Besuch sagte. Von uns ist an Mr. King kein Flugzeug verkauft worden. Aber unser Vertreter im Staat Colorado hat einen Auftrag für einen Mr. Dick Henderson ausgeführt. Die Sache ist nur deshalb erwähnenswert, weil wir in jedem Staat eine Generalvertretung haben. Das Natürliche wäre also gewesen, dass sich jemand, der hier wohnt, seine Maschine auch hier bestellt. Aber nein, sie wurde in Denver gekauft. Ja, Mister, die Maschine steht hier. Hangar 22. Ist vor 2 Monaten gemietet worden. Von einem netten jüngeren Herrn. Name war Harrison? Henderson. Ja, doch, bestimmt, das war der Name. Er hat die Miete für 2 Monate im Voraus bezahlt. Und gesagt, er würde die Maschine Mitte September woanders hinbringen lassen. Aber ist nicht wiedergekommen. Eine einmotorige Sportmaschine. Kleine Mücke, nicht für große Touren. Wenn Sie sich die mal ansehen wollen? Mr. Henderson? Wieso? Ist etwas nicht in Ordnung gewesen mit seiner Fracht? Denke schon. Wollte mich nur mal erkundigen, ob alles termingerecht abgegangen ist. Na, hat er denn seine Bestätigung noch nicht bekommen? Die Kisten sind mit Luftfracht nach New Orleans und von da aus mit dem Schiff nach den Bahamas. Alles ganz klar. Wir haben schon die Bestätigung vom dortigen Lagerhaus. Für uns ist alles erledigt. Natürlich fliege ich raus, wenn der Chef erfährt, dass ich zu Fremden darüber rede. Der Kauf ging sehr diskret vor sich und offiziell ist der Chef als Käufer aufgetreten. Aber aus den Unterlagen weiß ich, dass es ein Auftrag war. Er hat sie auch gleich weiterverkauft. Die Yacht, die jetzt in New Orleans liegt, gehört einem Mr. Henderson. Henderson, Henderson und überall der Name Henderson. Ihr Mann scheint alles arrangiert zu haben, was mit dem Verschwinden des Königs zusammenhängt. Oder ist Ihr Mann reich? Reich? Uns geht es nicht schlecht, aber was nennen Sie reich? Wie reich? So reich, dass er ein Flugzeug und eine Yacht kaufen könnte. Nein, auf gar keinen Fall. Da muss ihn der König aber sehr vertraut haben, dass er ihm so große Summen zur Verfügung gestellt hat. Soll das heißen, dass Dick tatsächlich ein Flugzeug gekauft hat? Und eine Yacht? Mich würde es nicht wundern, wenn er seit kurzem auch der Besitzer einer hübschen, unbewohnten Insel bei den Bahamas wäre. Waren Sie mal da unten? Ich? Nie. Ist es schön da? Paradiesisch. Da lässt es sich leben, auch als Toter. Kann man von den rückwärtigen Zimmern den Park des Königs sehen? Ja, wollen Sie? Ja, zeigen Sie mir, wo die Gruft liegt. Ich werde vielleicht versuchen... Mein Gott, mein Mann ist zurückgekommen. Was soll ich denn... Ich habe Sie ausfragen wollen. Sie kennen mich nicht, ja. Sind böse. Los, sagen Sie was. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie wollen. Kommen einfach und stellen Fragen. Ich weiß von nichts. Und wenn ich etwas wüsste, Ihnen würde ich es ganz bestimmt nicht auf die Nase binden. Verlassen Sie sich drauf. Entschuldige, Dinah, ich wusste nicht, dass du Besuch hast. Das ist mein Mann. Guten Abend. Henderson. Gordon. Ein Bekannter von Dinah? Keine Spur. Ich kenne den Menschen gar nicht. Kommt herein und stellt mir dumme Fragen. Falls Sie noch mehr dumme Fragen haben sollten, vielleicht stellen Sie sie mir. Gern, Mr. Henderson. Ich bin ein Bekannter von Paul Sullivan. Seine Freunde nannten ihn Lefty. Ja, sehr lustig von den Freunden, aber ich kenne keinen Lefty. Er wurde gestern Nacht ermordet. Ja, ich habe in der Zeitung gelesen, dass ein Mord in Hollywood geschehen ist. War es nicht auf dem Grundstück von der McDonald's? Ganz recht, dort starb Lefty. Aber vorher war er hier, das heißt drüben, im Haus des Königs. Wer behauptet das? Lefty selbst hat es behauptet, bevor er zu Sylvia McDonald's Haus ging. Ich traf ihn in einer Kneipe. Er sagte, er hätte drüben eingebrochen. Ist es nicht etwas unwahrscheinlich, dass jemand in einer Kneipe erzählt, wann und wo er eingebrochen hat? Und Lefty hat noch eine Menge anderer Unwahrscheinlichkeiten erzählt. Zum Beispiel, dass er den König gesehen hat. Den Lebenden. Wie viel Promille hatte denn dieser Lefty? Das ist doch alles Unsinn, nicht? Der König ist tot, dank einem soliden linksseitigen Schlaganfall. Er hatte Macht, Einfluss, Geld und alles andere, was man zum Leben braucht. Weshalb sollte ein solcher Mann sich offiziell beerdigen lassen? Um für den Rest seiner Tage heimlich verborgen als Schatten in seinem eigenen Hause zu leben? Hier zu leben? Sie meinen also, er sei getürmt? Nein, getürmt ist er nicht. Sein Flugzeug und seine Yacht warten noch auf ihn. Der König hat weder ein Flugzeug noch eine Yacht. Stimmt. Sie haben sie, Mr. Henderson. Ich glaube, Sie machen jetzt am besten, dass Sie rauskommen. Ja, ich glaube auch. Auf Wiedersehen, Mrs. Henderson. Auf Wiedersehen, Mr. Henderson. Bemühen Sie sich nicht. Ich finde den Ausgang allein. Verdammt nochmal. Dinah, was wollte der Kerl eigentlich? Verzeihung, ich hatte nur vergessen zu sagen. Sie können drüben im Haus bestellen. Ich werde die nächsten Nächte reihum bei verschiedenen Bekannten schlafen. Überflüssig nach meiner Wohnung zu suchen. Lefty war zwar ein netter Kerl, aber so rasch möchte ich ihn doch nicht wiedersehen. Guten Abend. Dick? Hm? Bitte sag mir einmal die Wahrheit. Ist der König... Ach, Dinah, du glaubst doch hoffentlich diesen Unsinn auch noch. Ich möchte... Ihnen nicht glauben. Aber es ist viel Sonderbares geschehen, Dick. Du bist völlig verändert. Nicht, dass es mir etwas bedeutet, nur ich habe es bemerkt. Dein Leben, ich meine das, was heute dein Leben ausmacht, spielt sich drüben beim König ab, nicht hier. Drüben ist meine Arbeit, Dinah. Aber hier gehöre ich doch hin. Nein, hier gehörst du schon längst nicht mehr hin. oder ich gehöre nicht mehr hin. Und dann hör mich mal an. Nun hör mir eine Minute zu. Es ist vorbei. Naja, schön, ich habe für den König gearbeitet und mich nicht darum gekümmert, ob er ein Schuft ist oder nicht. Ich wollte es gar nicht wissen. Ich wollte arbeiten und Geld verdienen, viel Geld für uns. Für dich. Alles andere war für mich gleichgültig. Naja, was denn hätte ich kündigen sollen? Hätte ich ihm sagen sollen, Sie sind kein Ehrenmann, ich kann nicht Ihr Sekretär sein? Wenn das alle so machten, dann würden morgen alle Finanziers und Wirtschaftsführer ohne Sekretäre dasitzen. Ich habe mitgemacht, aber jetzt, Heiner, jetzt ist das vorbei. Eine Woche, 14 Tage vielleicht noch, dann gibt es keinen da drüben, keinen König mehr. Dann habe ich alles geordnet und gebe den Posten auf, dann ziehen wir fort. Und dann wollen wir die ersten 3 Jahre unserer Ehe vergessen und von vorn anfangen. Deiner ist, war doch nicht für mich alles da drüben. Ich brauche das nicht. Ich bin aus dem Dreck gekommen. Ich kann möbliert leben und im Drugstore essen. Das brauche ich nicht, das Haus hier. Die Möbel, die Teppiche, all den Kram brauche ich nicht. Dich brauche ich und für dich habe ich es getan. Und hab doch ein bisschen Geduld mit mir, eine Woche nur, dann werde ich dich fragen können, ob du fort willst. Weit weg in ein anderes Leben. Weit weg. Vielleicht auf eine Insel in den Bahamas. Deiner. Na ja. Die Kamera fährt von halbnah bis auf groß an die beiden heran. Sie blickt gläubig zu ihm auf und flüstert unter Tränen. Ja, ich will, Liebster. Ein anderes Leben und nur wir zwei. Er küsst sie. Schlussmusik mit sehr viel Geigen aus. Ach, Dick. In welchem Drehbuch hast du denn das alles gelesen? Das war doch Kino eben. Für mich hättest du das alles getan? Red doch nicht. Deiner, du hast Bahamas gesagt. Was weißt du? Nichts weiß ich, Dick. Nur, dass es zu spät ist. Ein Jahr zu spät für uns beide. Ich liebe dich nicht mehr. Ich habe Angst vor dir. Das weißt du ganz sicher, Deiner? Dick, du musst mir die Möglichkeit geben, dir zu glauben. Gib mir einmal, nur einmal in all den Monaten das Gefühl, mein Mann hat keine Geheimnisse vor mir. Mein Mann belügt mich nicht. Ich belüge dich doch nicht. Du lügst, indem du schweigst, Dick. Schwöre mir, dass der König tot ist. Schwören? Jetzt machst du Kino. Du wirst doch nicht ernsthaft erwarten, dass ich... Gut. Dann hast du meine endgültige Antwort. Ja, Dick. Es ist zu spät für uns beide. Deiner! Deiner! Ja, was ist denn noch? Deiner, ich schwöre dir. Ich schwöre dir, der König ist ein toter Mann. Dr. Stanley Gordon, Leutnant. Ich bin Leutnant Kelly. Was kann ich für Sie tun? Sie bearbeiten den Mordfall Paul Sullivan? Ja. Ich möchte eine Aussage machen. Ich glaube, ich weiß, weshalb er ermordet wurde. Ach nein. Doch. Es war eine Verwechslung. Mich sollte es treffen. Ich habe im Auftrag, das heißt auf Bitten meiner geschiedenen Frau Sylvia MacDonald, einen Einbruch... Ja, Moment, Doktor, Moment. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn wir das gleich ins Stenogramm nehmen? Bitte, Lucy. Ja, Leutnant. Der Doktor möchte eine Aussage machen. Schreiben Sie mit. Kann losgehen. Am Donnerstag, dem 11. September um 9:30 Uhr erschien Dr. Stanley... Stanley Gordon, Tierarzt. ...bei der Mordkommission und sagte zum Mordfall Paul, in Klammern Lefty Sullivan, das Folgende aus. Bitte, Doktor, jetzt sind Sie dran. Ich bin jetzt 11 Jahre im Dienst, aber das ist die fantastischste Geschichte, die ich je gehört habe. Und das Verrückte ist, ich glaube Ihnen. Ja doch, ich nehme Ihnen die Story ab. Kein Mensch wird kommen und sich selbst beschuldigen, er hätte beim König eingebrochen, wenn es nicht stimmt. Soll ich Ihnen sagen, wie das weitergeht? Bitte. Gar nicht. Paul Sullivan ist ermordet worden, weil Sie den König gesehen haben, den Lebenden. Das mag stimmen, ist für uns aber bloß eine Theorie. Und um die zu beweisen, müssten wir den lebenden König haben. Sie gehen ran, Leutnant. Sie wollen alles auf einmal. Und was wollen Sie? Das Gegenteil. Und dasselbe. Ja. Sie wollen beweisen, dass der König lebt. Das kann schwierig sein, wenn er schon fort ist. Ich würde sagen, beweisen Sie erst mal, dass er nicht tot ist. dass er nicht dort ist, wo ihn alle Leute vermuten. Sie meinen also, wir sollten uns mal den Sarg von innen ansehen, hm? Lieber Doktor, so etwas gilt nach unserem Gesetz als Exhumierung. Dafür muss ich vom Distriktstaatsanwalt die Genehmigung einholen. Tja, die Genehmigung wird nur erteilt, wenn der Verdacht begründet ist, der Betreffende starb eines unnatürlichen Todes. Starb der König eines unnatürlichen Todes? Selbstverständlich nicht. Na also. Aber immerhin sollte der begründete Verdacht genügen, dass ein Verbrechen vorliegt. Wollen wir doch mal klar reden, Doktor. Welche Verbrechen liegen vor? Dass Sie im Haus eingebrochen sind und dass Lefty Sullivan ermordet wurde. Dass diese Dinge zusammenhängen, dafür haben wir nur Ihre Theorie. Und die Verbrechen des Königs? Als er offiziell lebte, hat er größere begangen. Jetzt ist es nur Täuschung der Öffentlichkeit, Irreführung der Behörden und, naja, und Anleitung eines Arztes zur Falschbeurkundung. Jeder mittelmäßige Verteidiger biegt das auf eine lächerliche Geldstrafe hin. Aber Sie müssen erst mal den Sarg öffnen. Das ist der erste Schritt, wenn Sie den Tod Lefties aufklären wollen. Ja, allerdings. Was werden Sie also unternehmen? Tja, das will ich. Ja, ach, Lucy, verschwinden Sie doch mal einen Augenblick im Vorzimmer, ja? In Ordnung, Leutnant. Tja, dann kann ich Ihnen sagen, was ich tun werde. Ich lasse heute den Sarg auf eigene Faust öffnen und werde versuchen, ob ich die Einwilligung der Angehörigen bekomme. Sie wollen vorher sagen, was Sie vorhaben? Der Tochter, dem Mann? Nicht vorher. Während meine Leute im Park arbeiten, werde ich die Familie des Königs beschäftigen und sie treu und brav fragen, ob ich die Gruft nicht öffnen durfte. Sie werden es nicht gestatten. Na, natürlich werden Sie es nicht gestatten. Aber Sie werden im eigenen Saft braten. Wir mussten Sie etwas warten lassen, Leutnant, aber wir hatten heute Abend wirklich keinen Besuch mehr erwartet. Erst recht nicht zwei Herren von der Polizei. Dr. Gordon gehört nicht zur Polizei. Er begleitet mich, um mir behilflich zu sein. Guten Abend, Mrs. Barney. Guten Abend, Mr. Barney. Guten Abend. Oliver, steh bitte nicht so herum. Hol uns was zu trinken. Was darf ich Ihnen anbieten, meine Herren? Oh, danke, mir nichts. Ich bin im Dienst, Mrs. Barley. Jetzt? Ja. Wollen Sie sagen, Sie sind dienstlich hier? Ja, gewiss, gewiss. Aber Herr Leutnant, das ist ein Trauerhaus. Ach, ist es das, Mr. Barley? Was soll das heißen? Bitte, Oliver, misch dich nicht ein. Meine Herren, ich habe den Sekretär meines verstorbenen Vaters herübergebeten. Er muss jeden Augenblick kommen. Wollen Sie so lange warten? Ich glaube, das ist nicht nötig. Mrs. Barley, wir sind hier, weil wir Sie um Ihr Einverständnis bitten wollen, dass der Sarg Ihres Vaters geöffnet wird. Pamela! Sei doch bitte still, Oliver! Was heißt bitten, meine Herren? Seit wann bittet die Polizei? Haben Sie den Auftrag, den Sarg meines Vaters zu öffnen? Ich bin offen, nein. Ich möchte, dass Sie uns den Auftrag geben. Welchen Grund sollte ich haben, die Ruhe meines Vaters... Wir dachten, es wäre vielleicht auch in Ihrem Interesse, gewisse Fragen im Zusammenhang mit dem Tode Ihres Vaters zu klären. Es gibt da keine Fragen, die der Klärung bedürfen. Es gibt Umstände, die vermuten lassen, Ihr Vater erfreue sich guter Gesundheit. Oh, das hört man von Toten selten. Ja, deshalb sind wir hier. Mrs. Barley, wir nehmen an, der Sarg Ihres Vaters ist leer. Sie fantasieren. Wer ist wir? Die gesamte Polizei? Oder sind Sie das allein, Sie beiden? Das spielt jetzt keine Rolle. Wichtig ist, sollte dieser Verdacht sich bestätigen, müssen wir annehmen, dass Ihr Vater Urheber oder Anlass eines Mordes war. Oliver, bring mir einen Cognac. Ja, sofort, Liebes. Ich weiß nicht, wer Sie auf diese geradezu krankhaften Vermutungen und Kombinationen gebracht hat. Es interessiert mich auch nicht sonderlich. Nehmen Sie aber bitte zur Kenntnis. Mein Vater starb vor einer Woche, wurde von einem alten, erfahrenen Arzt für tot erklärt und wurde vorgestern unter Anteilnahme von ganz Hollywood beigesetzt. Und ich werde nie und nimmer die Erlaubnis geben, dass die Gruft geöffnet wird. Mein Vater ist tot. Ja, dann geben Sie uns die Gelegenheit, uns davon zu überzeugen. Nein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir werden uns morgen bei Ihren Vorgesetzten... Ach, sei doch ruhig, Oliver. Ich habe eine Menge von Ihnen gehört, Mrs. Barley. Ich dachte, die Tochter des Königs würde auch wie Ihr Vater sein. Soviel ich gehört habe, wusste Ihr Vater immer, wann er ein Spiel verloren geben musste. Ich gebe nie ein Spiel verloren, Leutnant. Ja, dann muss ich Ihnen sagen, dass ich heute Abend Ihres Vaters wegen meine Karriere aufs Spiel gesetzt habe. Und ich gebe auch nicht auf. Trinken Sie Ihren Cognac, Mrs. Barley. Während ich hier mit Ihnen rede, haben meine Leute im Park die Gruft längst geöffnet, ohne ihre Erlaubnis. Das wird Sie teuer zu stehen kommen, das... Nein, ich glaube Ihnen nicht. Das wagen Sie gar nicht. Ich habe es gewagt. Und ich riskiere dabei nicht mehr als Ihr Vater und Sie. Was ist denn? Mr. Henderson ist gekommen, Mrs. Barley. Soll hereinkommen. Er will erst mit Ihnen allein reden. Gut, ich komme. Sagen Sie, Herr Leutnant, Sie reden doch nicht im Ernst, nicht wahr? Sie haben die Gruft doch nicht wirklich geöffnet. So etwas gibt es doch nicht. Sind wir in Amerika schon so weit, dass jeder ehrgeizige kleine Beamte sich an fremden Gräbern vergreifen darf? Kommen Sie herein, Henderson. Das ist Leutnant Kelly, Dr. Gordon. Na, wir kennen uns bereits. Namen Leutnant. Setzen Sie sich, Henderson, und unterbrechen Sie mich nicht. Leutnant, Sie haben einen gewagten Schachzug gemacht. Und ich glaubte einen Augenblick schon, ich müsste das Spiel verloren geben. Aber da hat mir Mr. Henderson gerade dieses Telegramm gebracht. Stellt das Klavier gegen Nachmittag versandfertig, Lieferung in einwandfreiem Zustand, Rex. Was bedeutet das? Dieser Text war vereinbart. Er besagt, dass mein Vater heute Nachmittag mit seiner Yacht New Orleans verlassen hat, nachdem er ohne Schwierigkeiten bis dorthin gelangt ist. Ja, Leutnant, jetzt antworte ich Ihnen gern. Ja, die ganze Beisetzung war ein Bluff. Und alle sind darauf reingefallen. Die Gruft ist leer. Mein Vater befindet sich nicht mehr in Amerika. Und wenn Sie mehr wissen wollen, verhandeln Sie bitte mit dem Gouverneur der Bahamas. Wann ist dieses Telegramm angekommen? Am späten Nachmittag. Aber es lag ein paar Stunden bei mir zu Hause, ehe ich zurückkam. Und Sie haben dem König bei der Flucht geholfen? Wann? Gestern Nacht. Gestern Nacht hat Mr. Henderson meinen Vater hier abgeholt und mit seinem Wagen zum Flugzeug gebracht. Hendersons Flugzeug steht seit gestern unter Beobachtung. Ja, das wusste Mr. King. Wir haben eine Privatmaschine geschartert. Aber fragen Sie mich nicht, wer der Pilot war, ich antworte nicht. Wann startete er? Gegen 11 Uhr abends. Mr. Henderson rief kurz nach 12 an und meldete uns, dass mein Vater gut weggekommen ist. Sie tun alles für den König, wenn es sein muss, Mr. Henderson? Wenn es sein muss... Schließt Ihr Anstellungsvertrag Mord auf Bestellung mit ein? Also wenn Sie Sullivan meinen, ich habe nichts damit zu tun. Oh, wird sich rausstellen. Mrs. Barley. Ja? Was war am Abend nach der, sagen wir ruhig, Beisetzung hier los? Nichts war los. Was meinen Sie? Es hat einen Einbruch gegeben. Ihr Vater überrascht einen Fremden. Ja, ich erinnere mich. Ja. Mein Vater war sehr aufgeregt, als wir ins Haus zurückkamen. Aber er sagte mir nicht, weshalb. Ich musste sofort Mr. Henderson herüberbitten. Er kam ein paar Minuten später. Ich war nicht dabei, als sie sich unterhielten. Aber es war ein sehr erregtes Gespräch. Was besprochen wurde, kann ich nicht sagen. Aber Sie vielleicht, Mr. Henderson? Naja, wir besprachen die weiteren Schritte, die zu unternehmen waren, damit Mr. King ungehindert fortkäme. Die weiteren Schritte, das hieß die Ermordung Sullivans? Nein. Reden Sie doch nicht, Mr. Henderson. Der König und Sie, Sie haben seit Monaten Energie und viel Geld in diesen Plan gesteckt und ihn Schritt für Schritt verwirklicht. Sie haben ein Flugzeug, eine Yacht, eine Insel erworben, haben ein Haus bauen lassen, haben Kunstwerke hinausgeschmuggelt, haben einen Riesenbluff bis ins Kleinste genau inszeniert. Und in letzter Minute droht alles aufzufliegen, weil ein Fremder den lebenden König gesehen hat. Und Sie wollen uns weismachen, den König ließe das kalten. Ja, na gut. Er hat ihn umgebracht. Er selbst hat ihn umgebracht. Er verlangte, dass ich es tun sollte. Er sagte, er wüsste ganz genau, wo der Mann zu finden sei. Aber ich habe mich geweigert. Deshalb war unsere Aussprache erregt und laut. Deshalb ist er später selber weggefahren und hat es getan. Mrs. Barley, hat Ihr Vater das Haus tatsächlich an jenem Abend verlassen? Ach, ich weiß es nicht. Was Sie dagegen meinen Vater sagen, Henderson. Ach, was ich gegen Ihren Vater sage? Ich hätte kein Wort gesagt, wenn Sie nicht zu reden begonnen hätten. Warum haben Sie sich blöffen lassen? Blöffen? Na, glauben Sie im Ernst, der Leutnant hat die Gruft eigenmächtig öffnen lassen? Der hat auf den Busch geklopft und redet was von leerem Sarg und Sie packen aus. Ein Bluff war es. Stimmt das, Leutnant? Zum Teil. Tja, ich habe geblufft. Bis zum Augenblick wusste ich nicht sicher, was mit dem Sarg ist. Ich habe noch keinen Bescheid von meinen Leuten im Park. Ihre Leute sind noch dabei? Mrs. Barley, verlangen Sie sofort, dass die Leute verschwinden. Rufen Sie das Polizeipräsidium an, mobilisieren Sie alle Leute, um das zu unterbinden. Weshalb? Jetzt gibt es keine Geheimnisse mehr zu hüten. Ob Sie nun einen leeren Sarg sehen oder nicht. Mrs. Barley, da ist ein junger Mann von der Polizei. Er sagt, er möchte Leutnant Kelly drin. Ja, sagen Sie ihm, er soll reinkommen. Oh, Sie fühlen sich hier wie zu Hause, was? Guten Abend. Leutnant, kann ich Sie einen Augenblick draußen sprechen? Na, nicht mehr nötig, dass wir hinausgehen. Sie kommen aus dem Park? Ja, wir haben den Sarg geöffnet, wie Sie angeordnet hatten, und soll ich nicht doch lieber draußen... Na, überflüssig, Miller. Die Herrschaften haben bereits gestanden, dass der Sarg leer ist und Mr. King getürmt. Ja, das ist es ja gerade, Leutnant. Der Sarg ist nicht leer. Im Sarg liegt der König im Reiseanzug und ist höchstens 20 Stunden tot. Sie ihn her, Leutnant. Ihr Mann hat darum gebeten, Mrs. Henderson. Er wollte noch mal mit Ihnen reden. Was nützt das alles? Dana, ich möchte, dass du mich verstehst. Ich hab's getan, aber für dich. Und jeder andere hätte an meiner Stelle dasselbe getan. Es war die Chance unseres Lebens, Dana. Alles musste ich kaufen, alles für ihn, aber auf meinen Namen. Versteh doch, es gehört alles mir. Die Yacht, die Insel, ein Bankkonto, alles gehörte uns. Dir? Ich wollte es nicht und will es nicht. Verstehst du denn nicht, dass eben die Versuchung zu groß war? Der König lässt sich beerdigen, für alle Welt ist er tot, warum sollte er nicht wirklich tot sein? Sie wären erst Jahre später dahinter gekommen und dann wäre er einfach verschwunden gewesen. Verschwunden auf seiner Reise in die Bahamas. Und du hast doch selbst gesagt, dass es um ihn nicht schade wäre, dass er ein Verbrecher gewesen ist. Ja, er war ein Schuft. Aber er hat dir vertraut, Dick. Dir als Einzigem. Bleiben Sie beim Geständnis, Henderson. Ich habe alles gestanden. Sie haben gestanden, dass Sie den König gestern Nacht umgebracht und dahin gebracht haben, wo er angeblich schon längst war. Aber den zweiten Mord? Paul Sullivan? Er gab Ihnen den Auftrag. Ja, ich hätte es nicht getan, nicht für ihn, meine ich. Aber ich musste ja, wenn ich meinen Plan ausführen wollte. Ich bin zum Grundstück der MacDonald gefahren und habe dort gewartet. Der Mann musste ja dorthin kommen. Und als er kam, ja, Sie wissen es ja. Es war unnütz, Henderson. Ihr erster Mord war so unnütz wie der zweite am König. Der Mann, der den König sah, steht hier. Ja. Dr. Gordon. Sie? Sie waren es? Ja, Mr. Henderson. Und Ihre Frau wusste die ganze Zeit davon. Deiner? Ja. Na kommen Sie, Henderson. Sagen Sie Ihrer Frau Lebewohl. Wir brachten Der König ist tot, ein Kriminalhörspiel von Misha Mleinek. Die Personen und ihre Sprecher waren Stanley Gordon, Klaus Kammer, Sylvia MacDonald, seine geschiedene Frau, Manja Wodowotz, Dick Henderson, Sekretär des Königs, Helmut Wild, Dinah Henderson, seine Frau, Ina Halley, Pamela Barley, Tochter des Königs, Maria Axt, Paul Sullivan, genannt Lefty, Horst Niendorf, Leutnant der Kriminalpolizei Herbert Stass und andere. Regie Kurt Götz Pflug, Produktion Senderfreies Berlin 1959.